In jener Nacht schliefen wir zusammen. Mit Jamil verschwanden alle Begrenzungen meines Lebens. Ich war nicht mehr ein deutsch-jüdisches Mädchen, durchs mexikanische Exil gegangen und dann in den Staat Israel eingegliedert. Mit Jamil wurde ich zu einer Bürgerin der Erde, auf der ich ging, mit all ihren Widersprüchen, ihren Kämpfen und ihren Träumen, ihren reichen Ernten und bitteren Früchten. Ich sah Palästina, wie es ist, ein Land, das nur allen gehören kann, niemals niemandem oder nur wenigen. Jüdisch-kommunistischen Rechtsanwältin. Ich werde sie Beta nennen. Ich fuhr in mein Dorf zurück. Dort war jetzt Jamils Mutter verschwunden.